Zwischen den Tagen aus Die gottlosen Jahre von Alfred Wolfenstein, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Zwischen den Tagen. So voll von Freuden war der Tag. Wie lang erwächst man wohl noch weiter? Dies Bett, es unterbricht die Leiter. In Kissen sinkt der Hände Schlag. Nun kann nicht größere Tat geschehen, als mich von links nach rechts zu drehen. Sogleich wird Raum für das, was lauscht. Es thront im Haupte hart gebauscht. Noch fährt mit tröstend leichtem Trab Erinnerung alte Wege ab. Dann ist es aus. Man hat nichts mehr. Nicht Schlaf, nicht Dasein, überleer. Ich kann mich an mich selbst nicht klammern, kann nicht vor meinem Herzen jammern. Verwandt, als weder Mann noch Kind, der Nacht, die vor den trüben Augen die Dinge in sich aufzusaugen, erscheint und doch sich nichts gewinnt. Ich blicke in das böse Schweigen, es tanzt mit mir hinauf, hinab. Mein Mund ist klanglos wie ein Grab, und immer ist das Loch im Reigen. Und plötzlich, in dies Dunkel tropft ein scharfes, hingegebenes Schreien. Ein Kind weint, ahnungslose Reihen von Seufzern, machtervoll verkropft. Ja, heule du, das lässt mich horchend liegen, bis ich von neuen Tages falschen Siegen mit Bildern wieder werde ausgestopft. Ende von Zwischen den Tagen. Gelesen von Sonja.